Herzlich willkommen zur 138. Episode der Wechselzone-Jungs. Mein Name ist Lukas. Mein Name ist Adrian. Ja, heute sind wir zu zweit. Dafür haben wir auch ein sehr cooles Thema dabei, denn es geht um Ultralaufen. Und wir erklären euch, wie das geht. Nein, aber zu Beginn wollte ich eigentlich nochmal mit was anderes anfangen. Und zwar, erstmal wollte ich dir und Ludwig zu einer coolen Spin-off-Folge gratulieren. Ihr habt euch ja auch ein ganz nicht so einfaches Thema ausgesucht für eure erste Folge. Dazu nochmal Gratulation. Ihr hättet es euch, glaube ich, viel einfacher machen können. Und zum Schluss sage ich noch, ihr habt natürlich jetzt die Büchse der Pandora geöffnet mit eurer Spin-off-Episode. Ja, also danke, danke. Die Reaktionen der Zuhörer, die waren schon mal auf jeden Fall gut. Das, was wir da im Nachhinein so an Kommentaren und Feedback bekommen haben, das war auf jeden Fall sehr, sehr positiv, hat uns sehr gefreut. Wir haben auch schon ein paar neue Bücher mit Ihnen auf unserer Liste drauf. Da hat so der ein oder andere Hörer uns nochmal ein paar Vorschläge zukommen lassen. Dafür auf jeden Fall vielen Dank. Das werden wir auf jeden Fall dran nehmen, könnte aber einen Moment dauern, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall auf der Liste drauf. Joa. Ja, es gibt ja auch so ein paar Must-Have-Bücher, sage ich jetzt mal, die werdet ihr wahrscheinlich auch, also ihr werdet auch bestimmt ein paar doppelte empfohlen bekommen haben, oder? Eigentlich nicht. Es waren so ein paar Sachen, die ich gar nicht so auf der Liste hatte oder beziehungsweise so im Kopf hatte. Zum Beispiel ein Hörer hat uns mal die Autobiografie von Peter Sagan empfohlen, die ich wusste gar nicht, dass der eine draußen hat oder ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Fand ich auch interessant. Also es sind schon ein paar Bücher dabei gewesen, die fand ich interessant. Das eine oder andere kannte ich oder habe schon sogar gelesen. Aber wie gesagt, das ist alles auf der Liste und das werden wir nach und nach mit unseren Spin-off-Episoden mal auf jeden Fall bearbeiten. Aber nochmal zu deiner Anmerkung zu Jan Frodeno Buch. Also ich fand es jetzt gar nicht, dass es irgendwie schwieriges Buch war. Also das ich fand es eben halt für den Anfang ganz gut, also der Ludwig ja auch. Also wir fanden beide, dass das für den Anfang eigentlich erstmal passend für die Wechselzone, weil wir hatten ja auch oft das Thema, ne, mit Frodeno und seinem Buch. Und zum anderen, ich fand, das ist eine leichte Lektüre. Also das ist wirklich, da lässt sich auch gut was darüber erzählen. Also von daher hat es gepasst. Natürlich, ist auch ein bisschen, sag ich mal, vielleicht hier und da ein bisschen kontrovers, aber ich hatte das eher so gedacht, wenn du jetzt zum Beispiel so Born to Run genommen hättest oder sowas, dann hättest du vielleicht auch mehr Leute direkt abgeholt, was ich meine, das ist einfach so ein, kennt jeder sozusagen. Ja, wobei das Buch ist ja auch schon recht gefragt, ne, und da ist jetzt, glaube ich, unabhängig, ob jetzt Triathletläufer oder jetzt irgendwie Radsportler oder so, der Ludwig hat mal einen Instagram-Post rausgehauen, einen Tag bevor wir die Folge aufgenommen haben, mit dem Bild vom Buch. Und da hat er auch schon ziemlich viele Reaktionen darauf gekriegt oder beziehungsweise auch Fragen, ne, wie er das Buch fand und so weiter und so fort. Also das Interesse an dem Buch ist schon recht groß. Ich meine, Jan Frodeno ist ja natürlich ein Ausnahmesportler, ne? Und das, ich glaube, der weckt da schon Interesse. Grundsätzlich im Ausdauersport, egal ob jetzt Läufer, Triathlet, Radsportler, Schwimmer, keine Ahnung, also die Leute, ne, wissen, wer das ist, die sind von seinen Leistungen begeistert und die haben Bock, das Buch zu lesen. Wie wir schon gesagt haben, und fand ich auf jeden Fall, dass es so ist, dass das Buch etwas zu früh rausgekommen ist. Ja, siehst du, einen positiven Nebeneffekt hast du ja, du kriegst wahrscheinlich vielleicht sogar hier und da Bücher empfohlen, die du noch gar nicht kanntest. Ist ja schon passiert. Das habe ich auch noch nie gehört, dass er da ein Buch rausbekommen wird. Aber siehst du ja, vielleicht kommen noch ein paar Schätze in deine Sammlung dazu. Ja. Aber gut, dann lass uns auch mal mit unserem Thema anfangen. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal damit, was ist überhaupt Ultra? Wir beginnen vielleicht erstmal damit, unsere Kannst du Ultra-Episode, um zu erklären, nicht nur was Ultra ist, sondern dass wir diese Episode vor allem für interessierte Läufer machen, die jetzt mit dem Gedanken spielen, auf die Ultradistanz zu wechseln, beziehungsweise Laufneulinge, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben mit den langen Strecken. Ich glaube, so einen alten Hasen, der da jetzt irgendwie seit Jahren auf der Ultradistanz ist, den werden wir jetzt wahrscheinlich nichts Neues erzählen. Ja, also das vielleicht erstmal zu Beginn. Zum anderen, ja, was ist Ultra? Alles, um das jetzt mal ganz einfach zu erklären, alles über die Marathonstrecke hinaus, also alles über die 42,195 Kilometer, ist alles darüber hinaus ist Ultra. Ja, du hast ja auch dieses Jahr Erfahrungen gesammelt im Ultra, aber du hast ja auch schon vor Jahren auch am Zugspitz-Ultra teilgenommen. Das ist ja wobei, bekanntlich. Ja, nee, wobei da war es ja die Basic-Strecke, also war ja kein Ultra. Okay, würdest du das dann nicht als Ultra bezeichnen, wenn dann Nee. Im hochalpinen Gelände läuft? Das waren ja damals 39 Kilometer. Nee, also klar, ich meine, wenn man die Höhenmeter irgendwo glättet oder so, dann kommt man vielleicht über die Marathonstrecke hinaus, aber das war noch kein Ultra. Nee, also ich bin definitiv erst dieses Jahr Ultraläufer geworden, definitiv. Ich meine, man kann ja darüber nochmal reden, ob Ironman auch ein Ultra-Event ist, ne? Weil davon habe ich ja auch schon ein paar in der Tasche. Aber nee, also ne, einigen wir uns darauf, dass ich dieses Jahr erstmal ein Ultraläufer geworden bin. Okay, dann einigen wir uns darauf, dass der Zugspitz zumindest so basic kein Ultra ist. Ich hatte das irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm, deswegen, dass das ja ein bisschen deine Distanz ein bisschen kürzer war. Auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil du hast ja eigentlich mit einem sehr untypischen Rennen für deine Ultradistanz ja ausgesucht, und zwar den Backyard Ultra, der eigentlich, sag ich mal, ein unterbrochener Lauf ist, ein mittlerweile kommendes Event, sag ich mal, was sich größere Beliebtheit erfreut, und ja, dann zum Ende des Jahres, dann hast du ja nochmal mit dem P-Weg, der, wie du sagtest, einen Wunsch erfüllt. Wenn du die zwei Läufe so einordnest, was sind die richtige Reihenfolge mit dem Backyard Ultra für deinen ersten Ultra anzufangen? Ja, definitiv. Also das würde ich auch zu Ultra-Neuligen auch raten, mal mit sowas anzufangen. Es ist halt eine ganz andere Art und Weise zu laufen, ne? Ganz klar, das muss man auch wissen. Aber auch eine dankbare, ne? Dass durch die Unterbrechung hat man einfach so die Pausen, ne, drin, die einen das schon so ein bisschen gerade so auf den in den ersten Stunden da so ein bisschen Pause, Verschnaufpause gönnen, dass das später irgendwann ja dann immer schwieriger wird. Das ist halt, ne, die andere Seite der Medaille, ne, weil später werden halt die Pausen eher dann hinderlich als förderlich. Und den meisten werden sie dann halt zum Verhängnis, ne, weil sie dann einfach nicht mehr aufstehen und sich an der Startlinie stellen. Aber alles in allem, wenn jemand so wie ich an den Wettkampf rangegangen ist und sehen will, okay, wie weit komme ich, ne, dann und man schon irgendwie die Erfahrung hat mit Marathonlaufen und so weiter, ne, und die Strecke von 42 Kilometer schon in den Beinen hat, dann ist es wirklich doch sehr, sehr dankbares Event, um jetzt so Ultraluft zu schnuppern, ne? Definitiv, weil dann die Marathonstrecke zumindest dann einem nie so schwer fällt, zumindest mir ging das so gut, die Strecke war ja auch flach, ne? Man ist ja komplett flach gelaufen, aber ja, also ich fand für den ersten Ultra war das zumindest für mich genau das Richtige. Und zum Kontrast dazu hast du ja deinen P-Weg gemacht, der, was war es, 75 Kilometer? 74. 74 Kilometer hat und halt auch sehr bergig ist. Da bekommt man ja hinterher andere Probleme, wie zum Beispiel, dass man sich ständig bewegt und dann fangen ja auch die Füße an zu schmerzen. Ja, das war eine ganz andere Nummer. Also die beiden Events kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also zum einen bin ich ja da 10 Kilometer länger gelaufen und etliche, ich weiß jetzt gar nicht, also über 1000 Höhenmeter hatte das Ding auf jeden Fall gehabt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, habe schon wieder vergessen oder verdrängt. Aber es war wirklich, vom Kopf her war das richtig, richtig heftig. Ne? Und das ist ja auch so dieses Ding, Ultra ist ja auch wirklich sehr viel Kopfsache. Ne, definitiv. Aber das habe ich erstmal beim P-Weg so richtig zu spüren bekommen. Ne? Aber ich muss ja auch sagen, ich habe mich dann auch im Vorfeld so ein bisschen darauf eingestellt, da im Vorfeld ein bisschen daran gearbeitet und das jetzt auch in der Episode zum P-Weg auch ausführlich beschrieben, wie ich da so damit umgegangen bin, ne? So mit dieser, um so ein bisschen so diese, ja, diese psychische Widerstandsfähigkeit zu üben. Und das hat echt super geklappt. Es war trotzdem körperlich wie auch vom Kopf her hart, aber es hat hingehauen und es hat funktioniert und war ein super Erlebnis. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt, den du hier ansprichst, und zwar auch dieser mentale Aspekt, jetzt ein Ultra zu laufen, weil wenn dann, sag ich mal, fast einen doppelten Marathon läufst oder so, ich glaube, dann wird es vom Kopf her auch schon sehr, sehr schwer, und man sollte sich wirklich im Vorfeld, wie du sagst, darauf einstellen, dass das auch so kommen wird und man eine Achterbahn der Gefühle durchmachte, auch bei so einem Rennen. Ja, es gehört definitiv zum Ultralaufen dazu. Und je länger die Strecke, umso mehr ist es dann irgendwo eine Kopfsache. Ne? Weil es ist einfach so, irgendwann, gut, je nachdem, wie trainiert man ist, wie hat man das Rennen angegangen und wie ist man denn so von der Tagesform her so drauf? Bei einem kommt schon früher, bei dem anderen etwas später, aber es wird irgendwann wirklich mental. Das muss man wissen. Und ich meine, das ist ja für den einen oder anderen Marathon-Neuling auch nicht anders. Ne? Also auf der Marathonstrecke ist es ja auch so, dass das so der erste 35, 40 Kilometer, den man dann in die Beine bekommt, auch schon irgendwo mental, ne, wie körperlich dann halt anstrengend sind. Mit den Jahren kommt natürlich da die Erfahrung. Ne? Aber ich glaube, auch beim Ultra kommt mit den Jahren die Erfahrung, aber auch dann ist es immer noch mental richtig heftig. Ja, würde mich mal interessieren, wie so ein erfahrener Läufer das dann, ob der dann bestimmte Vorbereitungen kehrt oder ob er dann wirklich schon etwas abgehärteter ist, aber ich denke, hinten raus wird es eh immer schwierig. Hab mir gedacht, wir gehen noch mal ein bisschen auf das Thema Training ein, denn dein Ansatz für den Backyard Ultra war vielleicht nicht das Paradebeispiel für jemanden, der so an so einem Rennen teilnehmen will. Deswegen haben wir ja hier einen ausgewiesenen Trainer, und da wollte ich mal fragen, hast du überhaupt Ultraläufer bei dir am Start, und was sind so die besonderen Merkmale für einen Ultra zu trainieren? Also ja, ich hab einige und mittlerweile auch immer mehr Leute, die dann halt Interesse zeigen, ne, an Ultraläufen. Was sind die Merkmale? Also ich sag mal so, das Allerwichtigste, und das betrifft ja zum Beispiel genauso ein Marathontraining, also weil so ganz anders ist es ja auch nicht. Ne? Man muss ja natürlich auch gucken, was will ich denn für ein Ultra laufen? Ist es 50 Kilometer, sind es 60, 70, 80 oder sind es 100 Kilometer? Und dann muss man schauen, ist das eine flache Strecke, ist das eine asphaltierte Strecke oder ist es halt irgendwo in den Alpen, ne? Wo man auch schon vielleicht sogar auf eine 50 oder 60 Kilometer Strecke deutlich über 1000 oder vielleicht sogar 2000 Höhenmeter hat. Das ist ein mega Unterschied. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich bereite mich für meinen ersten Ultra von 50 Kilometer auf einer flachen Strecke, dann reicht das, wenn man sich vorbereitet wie für einen Marathon. Man muss da wirklich nicht grundsätzlich da was anderes machen. Was halt wichtig ist, je länger die Strecke wird, umso wichtiger ist der lange Lauf. Ne? Das ist so die Einheit. Ne? Und da sage ich eigentlich auch, wie gesagt, bei den Marathons, ne? Da ist es eigentlich auch die Einheit. Aber bei den Ultras, wie gesagt, der lange Lauf, ne, ist halt so das A und O. Ich meine, es ist ja auch so, dass jeder von uns auch noch Familie hat, Job hat, und dass man jetzt nicht ewig lang auch unter der Woche trainieren kann. Ne, dazu kommt ja auch noch, ne, dass wenn man hohes Volumen fahren will, möchte, vorhat, dann sollte man sich da auch erstmal so daran arbeiten, weil da auch die Verletzungsgefahr recht hoch ist. Ne? Das ist auch nichts, wo man jetzt sagt, okay, bis jetzt bin ich 50 Kilometer gelaufen, jetzt trainiere ich für ein Ultra und laufe die doppelte Wochenkilometerzahl. Das endet dann in der Verletzung. Ne? Das ist klar. Also deshalb der lange Lauf ist das Allerwichtigste und dann ne, stetig, aber langsam halt auch die Wochenkilometer steigern, weil das ist ja auch nochmal so die zweite Sache, ne? Das, also das Volumen sollte da auch schon so angepasst sein. Das, wie gesagt, da muss man aber eher vorsichtig rangehen. Und auch wenn jetzt, wenn jemand jetzt 50, 60 Kilometer in der Woche läuft oder 70, ich meine, ich habe mich für meinen P-Weg habe ich mit durchschnittlich 70 Kilometer in der Woche vorbereitet und ich fand, das war okay, ne, für das, ich wollte finishen, ich hätte, ne, das ist auch nochmal ein Punkt, ne, was ist dein Ziel, ich wollte finishen, ich wollte da jetzt nicht irgendwie eine Platzierung laufen, ich wollte jetzt keine bestimmte Zeit da erreichen, das war mein erster, also es ging um den Finish, deshalb ne, die 70 Kilometer fand ich okay, von Volumen her, den längsten Lauf habe ich auf 38 ich glaube 38 war der längste, den ich gelaufen bin. Es waren aber sehr viele oder quasi wöchentlich war auf jeden Fall ein Lauf deutlich über 30 Kilometer auch drin. Ne? Ich wollte damit halt auch nicht übertreiben, weil gerade bei mir ist es ja auch so, dass ich von mir weiß, dass zu viele Kilometer und auch zu viele lange Läufe dann irgendwo auch in der Verletzung enden. Und was auf jeden Fall auch wichtig ist, sind ja nicht nur die Kilometer, die man läuft, ne, sondern auch so das Drumherum, ne, die, sag ich mal, Regenerationseinheiten oder die Regeneration an sich ist halt auch sehr wichtig, ne, die nimmt da auch sehr hohen Stellenwert in so Training. Es ist wichtig, dass man sich kümmert, ne, die Beine durchmassieren lässt oder selbst mit Blackroll drüber geht, regelmäßig Stretching macht, Krafttraining spielt auch eine sehr große Rolle dann irgendwo, ne? Also das sind sehr viele kleine Puzzlestücke, ne? Aber wie gesagt, so als die oberste Priorität, da ist es halt wichtig, den langen Lauf oben drüber zu setzen. Und dann kommt ja natürlich sehr oft die Frage, wie lang muss der längste Lauf sein? Das wäre jetzt auch meine gewesen. Ja, ne, und das ist... Weil da zum Beispiel so ein Ding, wo ich mir dann auch mal so ein bisschen, oder es mir Respekt abverlangt, sag ich jetzt mal, ich will jetzt 80 oder sag ich mal nur zwischen 80 und 100 was laufen, ja, sag ich jetzt einfach mal. Und dann denke ich mir dann auch immer, okay, jetzt musst du aber auch irgendwie versuchen, die langen Läufe in der Woche unterzubekommen, weil das ist ja nicht getan mit einfach mal Training, sondern du musst ja wirklich auch die Distanz irgendwie doch mal reinbekommen. Zumindest reicht das ja dann auch nicht mal jetzt 40 Kilometer im Training zu laufen, oder? Naja, das hängt natürlich auch wieder ab, ne? Also das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Also wenn du sagst, du willst ja jetzt irgendwie so einen Wettkampf laufen zwischen 80 und 100, dann wäre schon vielleicht, ich meine, es hängt natürlich auch davon ab, ist es dein allererster, ne? Bist du schon eingelaufen oder hast du schon viele Marathons in den Beinen, ne? Ich meine, du bist jetzt erfahrener Marathonläufer, du hast ja schon einige Marathonläufer, du bist ja auch ein Sub-3-Läufer, also verfügst du ja über gewisse Erfahrung und Lebenskilometer in den Beinen. Da würde ich bei dir zum Beispiel sagen, dass du schon irgendwie versuchen solltest, so 70% der Strecke, aber da halt auch gucken, wie entwickelt sich das, ne? Also vertrage ich das, ne? Oder wenn du jetzt merkst irgendwie, dass du jetzt bei 50, 60 Kilometer irgendwie so ein bisschen Probleme bekommst, also vom Bewegungsapparat her und so, da würde ich jetzt nicht weiter darüber hinausgehen, ne, sondern erstmal gucken, ne, dass man da so langsam, ne, die Kilometer steigert, sowohl die Wochen als auch die lange Laufkilometer. Aber so, sag mal so um die 70% der Strecke sollte man schon gelaufen sein, wenn man denn ein erfahrener Läufer ist. Ne, und ja, ansonsten einfach, ich meine, es ist natürlich auch immer vom Vorteil, wenn man einen Trainer hat, ne, und der einen da auch so ein bisschen zur Seite steht mit Rat und Tat, weil das ist wirklich auch sehr schwer jetzt zu sagen, ne, also ja, 80 oder 100 Kilometer und so viel musst du laufen, das hängt da natürlich von sehr vielen Faktoren, ne, also ich kann zum Beispiel jetzt keine, ich habe mich auch nicht getraut, einen 50er zu laufen in der Vorbereitung. Ne? Ich habe auch gedacht, es ist ja auch nicht nötig. Ne? Ich hatte aber auch so ein paar Tage, wo ich jetzt zum Beispiel neben dem langen Lauf auch davor recht intensives Training, nicht so langes, aber intensives Training reingesetzt habe, sodass ich mit müden Beinen in den langen Lauf gegangen bin. Ja, also es gibt da ja so verschiedene Ansatzwege, die man da halt gehen kann. Ja, das ist natürlich dann halt auch ein bisschen die Zeitfrage, wenn man jetzt eine Familie hat oder sowas, dann noch. Also ich weiß ja, wenn ich zum Beispiel so um die 32, 35 Kilometer im Marathon gelaufen bin, dann warst du schon mal so 3 Stunden weg. Ja? Wenn dann jetzt fast ja, nochmal 10 bis 12 Kilometer draufhaust, dann wird zeitlich ja nochmal ein bisschen später. Von daher, ja. Na gut, aber das muss man auch von vornherein wissen. Ne? Ja, klar. Wenn ich will jetzt einen Ultra laufen und je länger diese Ultra ist, umso intensiver oder auch umfangreicher wird das Training irgendwann, ja, zwar vielleicht jetzt nicht die ganze Zeit, wie gesagt, ne, weil man das ja vorsichtig steigern sollte und immer so progressiv. Aber es ist ja schon, ne, also man sollte da schon ein bisschen was reinstecken und das ist erstmal nur das Laufen. Aber wie gesagt, wenn man es wirklich vernünftig machen will, dann sollte man auf jeden Fall auch ne, Krafttraining nicht vernachlässigen und all die anderen Sachen, die auch Zeit in Anspruch nehmen, wie Massage, ne, wie Stretching, ne, Black Roll und so weiter und so fort. Das nimmt ja alles Zeit in Anspruch. Jetzt kommt eine etwas schwierigere Frage, weil man die, glaube ich, ganz schwer beantworten kann. Dennoch möchte ich sie dir stellen. Und zwar ist, wenn du jetzt auf ein Ultra gehst in einem hochalpinen Gelände, ist es ja jetzt für uns, die jetzt hier nicht so viele Berge haben und wenn es weiter nördlich geht, noch schwieriger, das zu trainieren, die Höhe auch mal zu laufen oder bergrunter zu laufen, was ich persönlich schwieriger finde. Ich persönlich muss sagen, Ultra oder wenn ich jetzt mal eine Distanz angehe, wo jetzt auch viele Berge drin sind oder sowas, ist Zeiten für mich meistens nicht so wichtig, sondern einfach nur das dran teilnehmen, ja, sage ich jetzt mal, das Erlebnis zu haben. Und so war das auch beim Zugspitz, aber ich muss ja immer sagen, diese Höhen zu überwinden ist richtig krass und man muss, sage ich mal, im Training auch mal eventuell lernen, dann die Strecken zu gehen, weil laufen kann man die ja nicht. Lässt du das dann halt auch mal trainieren, wenn es geht? Natürlich, ich meine, für mich stellt sich als allererstes die Frage, wenn ich jetzt irgendwo aus dem, wenn ich jetzt irgendwie so ein Flachlandläufer bin, sage ich mal, ne, und bei mir überhaupt keine Berge zur Verfügung stehen, dann muss ich mir direkt irgendwas in den Alpen suchen als allererstes, dann würde ich mir doch vielleicht erstmal was suchen, was in der Umgebung stattfindet, vielleicht auch irgendwas, was ich jetzt schon kenne, ne, das ist, man muss ja nicht direkt, schon ja, weißt du, in die Vollen, weißt du, in die Vollen, ja, natürlich. Man muss ja natürlich machen. Klar, ist ja auch okay. Also wenn man jetzt schon Erfahrung hat und wenn man schon über gewisse Läufe schon, wie gesagt, auf der Marathonstrecke und so weiter verfügt und dann ist es ja auch okay. Aber für den allerersten würde ich sagen, sehe ich das eher mit gemischten Gefühlen. Aber gut, deine Frage war ja halt anders. Wie trainiert man halt dafür? Natürlich ist es immer vom Vorteil, wenn man zumindest einen kleinen Hügel hat. Und in deinem Fall, du hast ja einen Hügel, ne, bei dir, der jetzt doch schon sich auch ein bisschen ziehen kann und wo du auf jeden Fall einiges an Kilometern oder an Höhenmetern vor allem auch sammeln kannst. Und wenn man denn einmal die Woche so richtig Hügeltraining drauf machen und dann wirklich hoch und runter läuft, dann kommt man auch schon an einiges an Höhenmetern. Hat man das nicht, muss man so ein bisschen einfallsreich sein, langsam. Laufbänder sind auf jeden Fall gut, ne? Kommen auch immer mehr in Mode, immer mehr Leute siehst du auf dem Laufband irgendwo auch auf Zwift laufen. Die guten neuen Laufbänder, ne, da kannst du ja auch die Höhe verstellen, ne, da lassen sich auch so Berge simulieren sozusagen, ne, da kann man auch ein gutes Training machen, gar keine Frage. Ansonsten Treppen, irgendwo, keine Ahnung, ein Gebäude, wo viele Treppen vorhanden sind, da kann man ja auch so ein bisschen was für die Muskulaturen. Ansonsten halt Krafttraining ist immer dann auch ganz gut, ne, dass man auch die Muskulatur da auf jeden Fall da in die Richtung vorbereitet. Plyometrische Übungen sind auch ganz gut, ne? Also gesprungene Kniebeugen, Boxjumps und so weiter und so fort. Ne? Das begünstigt alles das Ganze. Also man kann schon auch was in die Richtung machen, wenn man auch ein Flachlandläufer ist. Ja, genau. Man muss einfach nur erfinderisch sein. Es gibt sogar so einen Apparat, der immer Treppen simuliert. Den finde ich immer ganz cool. Ja, da waren wir mal auf der FIBO, da habe ich das erste Mal gesehen. Das war echt cool. Ja, jetzt hier nochmal eine etwas schwierigere Frage nochmal zum Abschluss hin. Also Ultralaufen erfreut sich immer mehr und mehr in größerer Beliebtheit. Also Leute, also auch in meinem Umfeld wechseln auch auf die Ultradistanz und so, und es wird halt auch mal mehr. Also Ultra-Veranstaltungen habe ich immer so empfunden, dass die einfach auch ein bisschen familiärer gehalten werden. Als jetzt, sag ich mal, ein Marathon, ja, ein großer Marathon, vor allem, wenn du jetzt einen Stadtmarathon siehst oder sowas, wo über 1000 Leute, aber Tausende, sag ich sogar, dran teilnehmen, da hast du ja nichts Familiäres. Aber jetzt, sag ich mal, die Ultra an sich sind ja meistens nicht so groß, weil auch diese Strecke, diese Kapazität einfach nicht tragen würde. Nichtsdestotrotz, meine Frage darauf ist einfach, dieses Familiäre, meinst du, wenn da immer mehr Leute drauf hinwechseln, dass die Stimmung da so ein bisschen sich wandelt? Weil ja, mit mehr Leuten wird es auch immer schwieriger, so eine familiäre Stimmung aufrechtzuerhalten. Ja, das ist schwierig zu beantworten. Also du hast jetzt zum Beispiel so Veranstaltungen wie jetzt hier bei uns in Hessen, der Vulkan Trail in Vogelsberg ist immer noch eine schöne kleine familiäre Veranstaltung, obwohl es vom Jahr zu Jahr immer mehr Läufer kommen und jetzt auch noch die 97 Kilometer Strecke hinzugekommen ist, finde ich das Ganze nach wie vor sehr, sehr schön familiär organisiert. Ne? Das gegenteilige Beispiel ist zum Beispiel der Zugspitzlauf. Ne? Ich habe den, wann war ich das erste Mal da? Ich weiß gar nicht, 2010 meine ich. So, ne? Also schon 9 Jahre her. Da sieht man ganz, ganz klar, dass das jetzt wirklich ein Riesen-Event ist. Ne? Also deshalb ist es eher so, sage ich mal, davon abhängig, erstens, ne, wie populär ist ein Wettkampf, ne, und natürlich so Zugspitzlauf in den Alpen, da wollen viele dran teilnehmen, da haben viele drauf Bock, ne, mal ganz zu schweigen von den ganzen Sachen in Chamonix, ne, Ultra Trail, Mont Blanc und so weiter. Da ist ja wirklich die Hülle los, ne? Da ist ja wirklich, das ist ein Event, der geht über mehrere Tage und so wie in allen anderen Disziplinen und Sportarten, so ist es auch jetzt mittlerweile im Ultralaufen, dass es gibt Veranstaltungen, die sind klein und familiär gehalten und dann hast du halt natürlich so sehr bekannte Events, ne? Wie jetzt halt in Chamonix. Oder halt Zugspitz, ne? Es gibt ja auch sehr viele andere, ne? Die da halt sehr populär sind und große Beliebtheit sich erfreuen und da ist halt schon eher weniger, ne? mit familiärer. Aber ja, es ist die Frage, ne? Wenn das für dich eine große Rolle spielt und dir das wichtig ist, ne? Dann musst du natürlich dir so kleine Events halt raussuchen, ne? Ja, aber wie du auch sagst, also Ultra ist ja in den Staaten ist das ja sehr groß. Ich glaube, da findest du jedes Wochenende irgendwo ein. Bei denen der Gegend gut ist ja auch ein großes Land, aber da ist, glaube ich, die Ultraszene noch ein ganz anderer als hier. Hier habe ich manchmal das Gefühl, es entwickelt sich noch ein bisschen. Und natürlich, wenn du jetzt so auf den Zugspitzen gehst, hast du auch ein sehr gutes Beispiel genannt, weil da hast du auch oft die kleineren Strecken, ja, wo wir uns jetzt darauf geeinigt haben, dass es ja eigentlich kein Ultra an sich ist, aber dennoch, jetzt gibt es ja, glaube ich, die 26 Kilometer Strecke war es, die ja einfach auch nur jetzt in die Alpspitze hoch und wieder runter ist und da hast du halt auch vielleicht Leute am Start, die das erste Mal das jetzt mal machen, um das einfach mal zu genießen. Ist auf der einen Seite natürlich immer auch vom Vorteil, Leute daran mal so ein bisschen zu gewöhnen, die das immer gerne machen wollten. Andererseits, ich finde halt so Strecken sind halt oft dann zu überfüllt, ja, wie jetzt dieses Jahr hatte ich ja den Zugspitz gemacht, der war jetzt nicht so, also das hat sich bei mir zumindest ein bisschen entzerrt, aber ich hatte auch das erste Jahr, wo ich da mitgemacht hatte, ich glaube, das war dann ein Jahr nach dir, 2011, da hatte ich wirklich, dann stand ich stellenweise, weil das einfach so voll war, das ist dann manchmal vielleicht ein bisschen schwierig und man sollte da ein bisschen drauf achten. Was auch schwierig ist, ist die Schuhwahl. Ja? Wollte ich hier nochmal mit reinbringen, weil man sollte sich wirklich auch da Gedanken machen. Vielleicht sollte man sich bei Ultra generell viele Gedanken machen, was man für Schuhe anzieht. Denn jetzt hatte ich dieses Jahr beim Zugspitz zwar die Speedcross angehabt, die jetzt ein hochalpiner Schuh ist, dennoch mit dem Geröll, das es da gibt und so, habe ich mich übelst hingelegt. Und ja, es gibt auch... viele andere Fehler, die man auch eventuell machen kann. Und auch bei solchen Rennen ist es halt auch notwendig, ein Must-Have, jetzt einen Rucksack mit Verpflegung, Verbandskasten, lange Sachen zu tragen. Also auch da muss man sich, denke ich, viele Gedanken machen. Ja, natürlich. Ja, aber gut, zu Schuhwahl kann man jetzt schlecht was sagen, ne? Weil da ist ja auch jeder, sollte das schon so für sich wissen, ne? Also was da jetzt irgendwie, ja, was für Schuhe da halt für ihn passend sind. Ne? Jeder hat da so Erfahrungen gemacht. Gut, das passt gut, das passt gar nicht, das funktioniert, das funktioniert gar nicht. Vor so Sachen wie jetzt irgendwo im hochalpinen Gelände sich auf die Nase zu legen, das hat im Endeffekt auch nichts mit Schuhen zu tun. Ne? Das passiert ja auch in den besten wie auch mit den schlimmsten Schuhen. Ich meine, das hängt einfach von der Strecke, ne? Weil die Strecke einfach hochalpin ist, ne? Und du da Passagen hast, da muss man höllisch aufpassen. Ne? Aber über Stürze sind bei Ultras eigentlich und gerade in dem Bereich an der Tagesordnung. Ja, das stimmt. Und es gab sogar Schnee. Ja. Das war ja auch, muss man ja auch mal mit einberechnen bei solchen Events, wenn du jetzt gerade in die Höhe gehst oder sowas oder so hoch gehst, dann hast du dann natürlich auch eventuell schnelle Wetterumsprünge und so. Und da muss man sich natürlich auch darauf gefasst machen. Ja, zum Abschluss habe ich mir gedacht, frage ich dich einfach mal, ob es eventuell noch auf deiner Liste einen Ultra gibt, den du sehr, sehr gerne machen willst. Ja, bestimmt. Also ich meine, alles da um Chamonix herum ist natürlich super, super schön. Ne? Das, also da Wettkampf zu machen, wäre schon natürlich ganz cool, aber es hat mir aber auch wirklich dieses Jahr auch wirklich sehr zufriedengestellt, da einfach so zu laufen. Ne? Weil das wirklich sehr, sehr cool ist. Ansonsten mir fällt jetzt so spontan keiner ein. Also P-Weg war schon richtig cool. Backyard Ultra war dieses Jahr richtig cool. Ich hätte es mir echt nicht träumen lassen, da jetzt irgendwie zwei Ultras dieses Jahr gemacht zu haben. Wie gesagt, fällt mir keiner ein. Also das dieses Jahr war schon sehr zufriedenstellend, was das angeht. Ja, ich hatte ja gehofft, dass du Chamonix nennst, den Mont Blanc Marathon, der ja dann nur Marathon heißt, zumindest für die Distanz. Ja. Wobei, wie gesagt, das ist halt natürlich, ich bin da auch eher so, ich mag die kleinen Veranstaltungen, ich unterstütze gerne die kleinen Veranstaltungen. Und ich werde sicherlich auch, ob das jetzt nächstes Jahr ist, weiß ich nicht, aber sicherlich mal auch irgendwann auch den Vulkan Trail Ultra laufen wollen. Gut, der findet jetzt wieder im Mai statt. Das ist so ein bisschen unglücklich für mich, finde ich, aber da fand ich in den alten Termin im September viel besser. Aber ja, wie gesagt, Mont Blanc ist natürlich immer eine Reise wert, aber es ist auch nicht ganz einfach, da reinzukommen. Ne? Es ist ja ein Lotterieverfahren, bei dem Mont Blanc Marathon. Und ich war ja dieses Jahr da und das es hat erstmal fürs Erste gereicht, war natürlich wunderschön, dort zu laufen, aber schauen wir mal. Also es gibt ja auch bestimmt hier in Deutschland so den einen oder anderen Wettkampf, den ich gerne mal noch machen würde. Ich meine, ich hab zwar auch P-Weg so auf dem Zettel gehabt, aber auch jetzt auch nicht gedacht, dass ich das dieses Jahr mache. Ne? Also das war auch eher genauso wie Backyard recht spontane Geschichte. Ja, unverhofft kommt oft. Können wir im nächsten Mal besprechen, wenn wir unseren Jahresrückblick machen. Ja. Ja, manchmal würde ich sagen, ist es auch einfach nur ist der Sache Genüge getan, wenn man da einfach mal selber vielleicht einen kleinen Lauf macht. Du hast es ja mit Patrick dieses Jahr in Chamonix gemacht und es, also ihr habt ja auch sehr viel gepostet und es hat euch sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich immer noch Patrick ein bisschen im Ohr habe, dass er, wie er geflucht hat, über dem, wo wir am Zugspitz waren. Du hast gerade Chamonix gesagt, das habe ich ein bisschen verwundert jetzt. Ihr seid doch zusammen in Chamonix gelaufen, oder nicht? Nee, das war nicht in Chamonix, das war in Südfrankreich. Okay. Ja. Okay. Na gut, dann habe ich es verwechselt. Aber nichtsdestotrotz bleibt die Geschichte ja gleich. Judy, also von meiner Seite aus, ich bin erstmal glücklich. Hast du noch was zum Thema Ultra? Ja, ich sag mal so, für den Anfang ist es, glaube ich, auf jeden Fall, ja, ich meine, es gibt da sehr viel zu sagen zu dem Thema, ne? Also das Thema Ernährung ist auch sehr wichtig, ne? Ja, also man könnte da wirklich schon noch einiges zu erzählen, aber wie gesagt, für den Anfang ist es, glaube ich, okay. Wir werden auf jeden Fall nochmal auf dieses Thema nochmal aufgreifen, das steht definitiv fest, ne? Wir machen gerne mal so zwei, drei Teile immer von den Kannst du-Episoden. Da kommt bestimmt noch ein bisschen was dazu. Vielleicht auch nochmal das ein oder andere Interview, das wir mit einbauen. Schauen wir mal, ne? Mit so ein paar erfahrenen Ultraläufern, die da auch mal ihre Sicht der Dinge mal hier darstellen können. Ja, aber grundsätzlich, ja, lässt sich wirklich zu Ultra, lässt sich wirklich sehr viel erzählen. Auf jeden Fall. Und wie ihr wisst, im Hintergrund läuft noch jede Menge und seid gespannt, was demnächst noch zu diesem Thema auf euch zukommt. So, und deswegen schließe ich jetzt hier die Episode. Ich habe Lust bekommen und gehe jetzt auf die Rolle. Alles klar. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Ciao.